dann fange ich mal an. Auch an euch nochmal ein herzliches ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich und, denke ich, Carina auch freuen uns, heute hier zu sein, auch zusammen auf diesem die Veranstaltung zu bestreiten. Genau, ich fange an. Mein Teil heißt Naturliebe und unbezahlte Arbeit zur Kritik des Geschlechterverhältnisses in Wertabspaltungstheorie und Care-Ansatz. Also es geht dann auch weiter mit Roswitha Scholz, aber nicht am Anfang. Carina und ich haben uns im Vorfeld des Vortrags gefragt, warum jetzt eigentlich Natur? Also eigentlich heißt die Veranstaltung ja auch noch Natur und so weiter. Und also ist relativ offen formuliert. Und braucht es den Naturbegriff, um von einem materialistischen Feminismus sprechen zu können? Und ob das jetzt so die Frage des Abends wird oder ob es in eine andere Richtung geht, denke ich, kann ja auch erstmal ein bisschen offen bleiben. Lieber würde ich einleitend in aller Kürze einen Gedanken bringen zum Thema, was ist überhaupt materialistischer Feminismus? Und vielleicht kann man das ganz kurz so sagen, dass ein materialistischer Feminismus von eigenen Erfahrungen und einem so eine Art subjektiven weiblichen Leiden an der Gesellschaft ausgeht und irgendwie versucht, diese Erfahrung, dieses Leiden mit einer objektiven Theorie von Gesellschaft zu vermitteln und diese zu formulieren. Also es gibt halt immer ein Spannungsverhältnis zwischen der zwischen dem Subjekt und der objektiven Theorie, auf der dann der Feminismus irgendwie balanciert. Und genau. Der materialistische Feminismus analysiert die Gesellschaft als eine patriarchale, also als eine frauenfeindliche Gesellschaft, weswegen dann, also ganz banal gesagt, auf eine fundamentale Umwälzung dieser gesellschaftlichen Verhältnisse gezielt wird. Natur wird dabei oder kann dabei verstanden werden als ein Gegenbegriff zur Gesellschaft, nämlich als dasjenige, an dem sich so die patriarchale Zurichtung ansetzt. Und in der Auseinandersetzung mit der Zurichtung, also als dasjenige, was sich in der Auseinandersetzung dieser Zurichtung entwickelt. Genau. Eine wichtige Annahme des materialistischen Feminismus ist, dass die Frauenunterdrückung sich auch oder sogar vorrangig in ökonomischen Verhältnissen äußert. Die feministische Ökonomiekritik hat dann halt quasi schon seit es sie gibt, also schon seit ein paar Jahrzehnten in den Fokus genommen, dass Frauen in der patriarchalen Gesellschaft auf Körperlichkeit, Sexualität und Sorgearbeit festgelegt werden. Also scheinbar und genau eben scheinbar ganz nah am Stoffwechsel mit der Natur sind, von der sich dann die industrielle und Gesellschaft immer weiter entfremdet und schon lange entfremdet hat. Seit dem Aufkommen der zweiten Frauenbewegung in den 70ern hat es noch immer wieder lebhafte feministische Debatten um Hausarbeit und Reproduktion gegeben. Feministen haben die gesellschaftliche Stellung der Frau beleuchtet und sind darauf zurückgekommen, dass sie halt immer wieder auf den Reproduktionsbereich verwiesen werden. Also Tätigkeiten wie Pflegen, Putzen, die Erziehung der Kinder, also Tätigkeiten, die traditionell nicht entlohnt werden und eben der Herstellung und Wiederherstellung von Arbeitskraft dienen. Dabei ist auch schon recht früh aufgefallen, dass der reproduktive Bereich gesellschaftlich abgewertet wird, obwohl es eben auch eigentlich ganz klar ist, dass der Produktionsprozess gar nicht stattfinden könnte, wenn der Arbeiter nicht von den Frauen seiner Familie nicht mit Liebe, Verständnis, Schnittchen und frischer Wäsche versorgt werden würde. Mit dieser Abwertung verbunden ist dann auch eine ökonomische Abhängigkeit der Frauen von den Männern oder ihren Vätern. Also der dann letztendlich auch die Form ist, in der sich die patriarchale Unterdrückung im Kapitalismus darstellt. Der Begriff Natur ist hier, also ich muss gerade ziemlich viel stottern, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Ich hoffe, dass es besser wird mit der Zeit. Der Begriff der Natur ist dabei ideologisch hoch aufgeladen. Also Weiblichkeit und Natürlichkeit werden als dem Produktionsprozess ganz entgegengesetztes verstanden und auch als zweitrangiges abgewertet. Aber sie werden im Zuge dessen auch verherrlicht, eben als das ganz andere, das eben nicht dem Verwertungszwang unterworfen ist. Dieser Komplex Natürlichkeit und Weiblichkeit, der schillert also irgendwie zwischen ideologischer Abwertung und ebenso ideologische Glorifizierung. Wobei hier die feministische Ökonomiekritik meistens doch eher zur Aufwertung zur Aufwertung geneigt hat. In meinem Teil wird es nun darum gehen, zwei recht aktuelle Stränge feministischer Ökonomiekritik vorzustellen. Einerseits den Care-Ansatz und andererseits die Wertabspaltungstheorie. Und ich fange mit Care an. Also diese Hausarbeitsdebatte, die es schon seit den 70ern gibt, wurde dann in den letzten Jahren unter dem Titel Care oder Care Work weitergeführt, also seit so 2000 oder den 2000er Jahren. Es geht hier dann wieder um die Frage der geschlechtlichen Arbeitsteilung und der Stellung der Frau im Kapitalismus. Die Grundlage von Care ist eine marxistische Kritik der Lohnarbeit und es wird eben auch in marxistischen Begriffen argumentiert. Und das Ziel der Care-Theoretikerin ist dann auch eine radikale Veränderung der Verhältnisse im Sinne einer Care-Revolution, wie es dann auch gleich in großen Worten heißt. Ich möchte da exemplarisch eine Autorin vorstellen, nämlich die Gabriele Winker, die in der Debatte um Care federführend ist. Sie hat 2015 ist ein Buch von ihr erschienen, Care-Revolution, Schritte in eine solidarische Gesellschaft. Weitere Vertreterinnen dieses Ansatzes sind Mascha Madörin, Barbara Adam und auch die große alte Dame Frigga Haug ist da jetzt vertreten in den letzten Jahren. Die Grundthese von Care ist, dass Sorgearbeit für sich und andere was existenziell Wichtiges bedeutet. Und was dann alles unter Sorgearbeit zu verstehen ist, wird eben mit dem Begriff Care gefasst. Also mit Care sind reproduktive Tätigkeiten gemeint, wie das Wort schon sagt, also sich kümmern, pflegen, versorgen im weitesten Sinn. Also Tätigkeiten, die oft im familiären und ehrenamtlichen Bereich verrichtet werden und meist entweder gar nicht bezahlt oder, wenn sie in Form von Lohnarbeit stattfinden, schlecht bezahlt sind. Genau, also das Auffälligste von Care ist, dass eben der Begriff der Reproduktion jetzt hier nicht mehr verwendet wird, sondern eben dieser neue. Und der Unterschied ist, dass Care eben erstmal inhaltlich bestimmt ist. Also er bezeichnet einen bestimmten Bereich von Tätigkeiten, eben Kindererziehung, Putzen oder dem Partner zuhören. Der Begriff der Reproduktion wird eher eben so traditionell in der feministischen Marxkritik verwendet, ist hingegen ein relationaler Begriff, also der einfach das andere zur Produktion bezeichnet, also erstmal. Also die Sphäre der Lohnarbeit, das andere zur Reproduktion, also eben die Sphäre der Lohnarbeit und Reproduktion ist eben das andere und dadurch erstmal nicht inhaltlich gefasst ist. Also es gibt dann halt eine Überschneidung der beiden Begriffe Reproduktion und Care. Reproduktionsarbeit umfasst dann eben den unbezahlten Teil von Care, der dann auch klassisch als Hausarbeit bezeichnet wird. Als zur Unterscheidung, wenn man jetzt kranke Angehörige pflegt, ist das Care-Arbeit und Reproduktionsarbeit gleichermaßen, aber eben als Krankenschwester zu arbeiten ist auch Care, aber eben Lohnarbeit. Die Kritik des Care-Ansatzes sieht ungefähr wie folgt aus. Also Gabriele Winker sagt, wir befinden uns in einer sozialen Reproduktionskrise. Sie setzt damit an, dass Wirtschaft und damit auch die Politik ganz generell um eine Aufrechterhaltung möglichst hoher Profitraten bemüht sind, also eben Mehrwert produzieren wollen. Und daher müssen eben die Kosten für die Herstellung und Wiederherstellung der Arbeitskraft möglichst niedrig gehalten werden. Also sie sagt, der Kapitalismus hat ganz generell Interesse, die Care-Tätigkeiten niedrig oder gar nicht zu entlohnen. Winker argumentiert hier also marxistisch und bezieht auch gleichzeitig ein, dass, Zitat, Produktions- und Reproduktionssphäre strukturell verschränkt und geschlechtlich bestimmt sind. Diese geschlechtliche Bestimmung äußert sich in der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, in der niedrigen Entlohnung von typischen Frauenberufen und in der Schwierigkeit als Mutter von kleinen Kindern oder auch nur Frau im gebärfähigen Alter einen hochbezahlten oder hochspezialisierten Job zu finden. Und auch die durch Familiengründung bedingte brüchigere Ausbildungs- und Arbeitsbiografie, die Frauen oft haben. Letztlich erscheint es dann also ganz sinnvoll und auch logisch, dass halt die junge Mutter zu Hause bleibt und eben nicht der Vater und auch später halt den Löwenanteil in der Erziehung der Kinder übernimmt und dafür sorgt, dass der Laden läuft. Winker ist es wichtig, hier auch eine intersektionale Perspektive einzunehmen. Sie meint, auch andere Benachteiligungsdimensionen sollen damit rein, also wie eben die besondere Position von Migrantinnen oder Familien, die halt überhaupt von Arbeitslosengeld leben. Winker berücksichtigt, dass wir, oder sie ist dann glaube ich nicht die Einzige, dass wir uns in einer postfordistischen Krise befinden. Also diese Reproduktionskrise ist eben auch eine postfordistische. Dass eben die Familie nicht mehr von einem relativ hohen Familienlohn des Vaters über die Runden gebracht werden können, während die Mutter zu Hause waltert, sondern es braucht eben zwei Verdiener, um die Kinder, um die Kosten für die eigene Reproduktion und die Reproduktion der Kinder tragen zu können. Also Frauen sind in dem Konflikt, mindestens halbtags arbeiten zu müssen und nebenbei die Sorgearbeit für die ganze Familie zu tragen. Genau, also hier spielen sich dann, sagt Winker, verschiedene Faktoren in die Hände. Also die traditionellen Geschlechterbilder und Prioritätensetzungen kommen da wieder zutage und eben auch die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Also spätestens sobald ein Kind auf die Welt kommt, sitzen halt Frauen ganz oft in der Reproduktionsfalle, von der Winker dann auch leidenschaftlich spricht, und sind eben mitten und genau, Frauen sind eben damit einer massiven Mehrfachbelastung ausgesetzt. Sie sagt, mit der Durchlöcherung des sozialen Netzes wachsen dann auch zusätzliche Anforderungen, eben für weitere Angehörige zu sorgen, die alt oder pflegebedürftig sind, und dafür zu sorgen, dass eben überhaupt die ganze Familie fit, gesund und leistungsfähig ist. Und irgendwie nebenbei auch noch sich für die Weiterqualifizierung für den Arbeitsmarkt nicht aus den Augen zu verlieren. Also Winker resümiert hier treffend, wie ich finde, Frauen haben mobil und flexibel zu sein. Und was dann auf alle Fälle auf der Strecke bleibt, ist dann die Selbstsorge. Also die eigenen Interessen, Freundschaften, Entspannungsmöglichkeiten, künstlerischen und politischen Sachen, für die Frauen eigentlich auch noch gerne machen würden, fallen dann eben als erstes und ganz schnell hinunter. Genau. Was Winker damit gemeint haben könnte, illustriert ein sehr schöner Artikel von Sarah Speck, den ich neulich in der Zeitschrift Analyse und Kritik gelesen habe. Der trägt den schönen Titel Unterschiedliche Sauberkeitsstandards und entblößt so die Rechtfertigungsstrategien, die Frauen und Männer im Zusammenleben auffahren, um die ungleiche Verteilung der Hausarbeit nicht wahrhaben zu müssen, die halt nach wie vor stattfindet, wie Speck meint. Also sie meint, dass so die Forderung nach finanzieller Autonomie relativ stark vertreten wird und dass da eben sehr drauf geguckt wird, dass die Groschen gleich verteilt werden. Aber im Gegensatz dazu ist eben doch so, dass so das 50-50 im Haushalt, was dann eigentlich auch zum selbstverständlichen Selbstbild gehört, halt sehr viel weniger eingehalten wird. Sie meint dann so, auch wenn der Typ sich um Kochen und Kinder kümmert, das sind es eben doch meistens Frauen, die dafür sorgen, dass alles läuft, so diesen ganzen listigen Kram nebenbei erledigen, der gar nicht so sehr sichtbar ist, und sich eben viel weniger Zeit für eigene Interessen und Unternehmungen nehmen. Sie sagt, dieses Auseinanderklaffen zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird aber meistens erklärt mit zum Beispiel größeren Sauberkeitsstandards der Frau, womit eben das Problem von der strukturellen auf eine individuelle Ebene verschoben wird. Und halt solchen Rechtfertigungssätzen wie, naja, das Aufhängen der Wäsche geht doch auch ziemlich schnell, das macht sich nebenbei und irgendwie ist es ja auch eine Entspannungsmöglichkeit. Und sie meint, es gibt halt auch schon den Anspruch als eine Partnerin in einer Liebesbeziehung nicht ständig rumzumeckern, halt diese leidige Reproduktionsfrage aufs Tapet zu bringen. Ganz interessant finde ich, dass Speck dabei ebenso von heteropanen und Kleinfamilien spricht, wie eben auch von linken WGs, also eigentlich allen Situationen, wo Männer und Frauen irgendwie zusammenleben und sich diese Frage nach der Hausarbeit stellt. So, jetzt komme ich zurück zu Winker. Also Winkers Auseinandersetzung mündet dann in die Forderung nach einer Care Revolution. Sie meint damit eine umfassende gesellschaftliche Transformation, die sie so als einen großen politischen Paradigmenwechsel versteht. Sie sagt, die Forderung nach der Emanzipation von Frauen darf sich nicht darauf beschränken, dass Frauen in den Produktionsprozess integriert werden. Sie sagt, sie sind ja großenteils schon integriert, aber eben unter miserablen Bedingungen. Stattdessen fordert Winker eine Aufwertung des Care-Bereichs von Haus- und Sorgearbeit. dazu ein Zitat von ihr, das das Ganze recht komprimiert auf den Punkt bringt. Im Mittelpunkt des Denkens, Sprechens und Handelns sollten die Tätigkeiten stehen, die zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse notwendig sind, die auch den Gebrauchswert abheben und nicht der kapitalistischen Verwertungslogik folgen. Also sie ist eben ganz allgemein gegen Profitmaximierung im Care-Bereich. Und Staat und Wirtschaft sollen sich eben stattdessen an menschlichen Bedürfnissen orientieren. Wie ist das nun zu erreichen? Winker stellt sich davor eine Reduktion der Lohnarbeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Löhne, ergänzt um finanzielle Absicherung, besonders für alle, die Care-Arbeit leisten. Sie ist da auch eine Vertreterin des bedingungslosen Grundeinkommens und sagt dazu, das leistungsunabhängige und bedingungslose Grundeinkommen setzt ebenso das grundlegende Recht jedes Menschen auf Befriedigung seiner Bedürfnisse voraus, wie die grundsätzliche Bereitschaft, Sorgearbeit zu leisten. Also bei ihr stecken da so die Annahmen dahinter. Zum eigenen Wohlergehen gehört auch, dass es anderen Menschen ebenso gut geht wie mir. Und das Sorgearbeit, was ganz grundsätzlich zur Beziehungsgestaltung gehört. Also nicht nur in Ausnahmefällen, wenn jemand gepflegt werden muss. Aber auch der Staat soll in die Pflicht genommen werden. Also Winker spricht davon, dass private Care-Arbeit durch staatliche Maßnahmen gestützt werden soll, zum Beispiel Subventionierung von Dienstleistungen, die dann endlich anständig bezahlt werden sollen. Und sie stellt sich da auch einen steuerfinanzierten Ausbau des Bildungs- und Gesundheitssektors vor und diskutiert überhaupt ganz viele weitere Maßnahmen bis hin zur Wiederbelebung von Gemeingütern. Also es ist quasi ein umfassendes Reformprogramm, mit dem das kapitalistische System beschränkt und gezähmt werden soll. Genau, und die Zielvorstellung vielleicht nochmal in einem Satz. Nach wie vor wird es warenförmig produzierte Güter und Dienstleistungen geben, doch nicht mehr in Bereichen, die für die Absicherung der Grundbedürfnisse notwendig sind. Genau, ein wichtiger Teil ihrer Theorie ist auch dem der feministischen Linken gewidmet, die dann eben eine sehr große Rolle in der Care Revolution einnimmt. Sie meint, es braucht sowas wie eine gemeinsame Reflexion über Bedürfnisse, wie die eben, also die menschlichen Bedürfnisse, die Bedürfnisse, die wir als Akteurinnen in der Gesellschaft haben, wie die historisch und gesellschaftlich geformt sind und was daran kritikwürdig oder eben auch erhaltenswert ist. Sie meint, man müsste dann auch einen umfangreichen Arbeitsbegriff formulieren, der eben auch die Sorgearbeit mit reinnimmt, was eben viel weiter gefasst ist als die Lohnarbeit. Aber auch Konzepte von Nichtarbeit und Muße sollen gepflegt und entwickelt werden. Winker stellt sich dann politische Bündnisse vor und vor allem sollen feministische Netzwerke geknüpft werden, die sich arbeitsteilig mit ganz verschiedenen Dingen beschäftigen. Also sie meint, es muss eben auch eine umfangreiche Auseinandersetzung mit Rassismus, mit Heteronormativität und der Benachteiligung von behinderten Menschen stattfinden. Also mit Fricka Haug spricht sie da von einer Politik des Verknüpfens, also dem Zusammenführen vieler Initiativen und Bündnisse, um die Gesellschaft schrittweise zu verbessern, aber eben auch nachhaltig. Genau, also in Teilen finde ich, dass das schon ganz schön sympathisch klingt, besonders die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Trotzdem würde ich dann jetzt zur Kritik am Care-Ansatz übergehen und das möchte ich mit Hilfe der Wertabspaltungstheorie tun. Genau. Also ich komme jetzt quasi zum zweiten Teil meines Vortrags. Die Wertabspaltungstheorie beruht auf der Wertkritik, ist außerdem durch die Schule, durch der kritischen Theorie von Adorno gegangen und die gibt es so seit den 90ern. Genau, sie wurde von Roswitha Scholz entwickelt und von Robert Kurz, der 2012 verstorben ist und im Dunstkreis der Theoriezeitschrift Exit. Genau. Ich fange einfach mal von vorne an nochmal mit der Wertabspaltungstheorie, denn ich glaube, die wird einfach auch einen Teil der Diskussion vielleicht darstellen und wer das alles schon weiß, hört halt nicht hin. Genau. Also um nochmal in die marxistischen Grundlagen zu gehen, also die Wertkritik setzt den Wert ins Zentrum der marxistischen Theorie. Also sie betont, dass der Kapitalismus ein totalitäres System ist, eine Gesellschaftsform, in der sich alles über den Tauschwert vermittelt. Also die Arbeiter und Arbeiterinnen produzieren über die Lohnarbeit Waren und erhalten dafür Lohn in Form von Geld. Und wichtig ist dabei, dass die Arbeiter die Ware für den Markt produzieren und eben nicht für ihre eigenen Bedürfnisse und auch nicht für die Bedürfnisse von anderen Menschen, sondern produziert wird, was sich voraussichtlich verkaufen lässt. Die Wertkritik betont, dass auch der Gebrauchswert, also die materielle Seite des Tauschwerts, damit immer schon warenförmig ist. Also sie ergibt sich eben nicht aus den Bedürfnissen der Menschen und dem konkreten Nutzen, den das warenförmige Produkt dann hat. Und Mehrwertproduktion und Tauschlogik sind eben Herzstücke des kapitalistischen Produktionsprozesses und haben sich in einem langen historischen Prozess herausgebildet und sind aber mittlerweile längst global. Genau, dieser kapitalistische Produktionsprozess wird dann als so ein selbstzweckhaftes, ein prozessierendes Verhängnis bezeichnet, das eben alle Bereiche durchzieht und sich auch eben durch die Gesellschaftsteilhaberinnen hindurch verwirklicht. Und dass es ziemlich egal ist, ob die sich dessen bewusst sind oder eben nicht. Also die Individuen haben eben keine andere Möglichkeit, als mitzumachen und sich irgendwie mit Geld verdienen über Wasser zu halten. Es gibt halt keine Handlungsmöglichkeiten außerhalb des Kapitalismus. Also die Wertkritik betont die grundlegende Ohnmacht, die die Einzelnen haben gegenüber dem Produktionsprozess und ist eben auch als eine klare Abwendung vom Arbeiterbewegungsmarxismus zu verstehen. Die Wertabspaltungskritik nun ist eine feministische Weiterentwicklung der Wertkritik, die betont, dass es eben nicht allein die Wertvergesellschaftung ist, die den Kapitalismus ausmacht. Es gibt eben noch eine Schattenseite des Werts, also sein anderes, das aber unablösbar zu ihm gehört, nämlich die Sphäre der Reproduktion, ohne die der ganze Produktionsprozess überhaupt nicht möglich wäre. Das klingt erstmal nach einem alten Hut, also gibt es halt wieder die feministische Kritik von der Bedeutung der Reproduktion und ihrem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Rolle der Frau. Genau, und diese Rolle der Reproduktion in der Wertabspaltungstheorie möchte ich jetzt nochmal präzisieren. Also Lohnarbeit erfordert eine Disziplinierung, weil sie immer einen engen zeitlichen, inhaltlichen Rahmen hat. Sie schließt alle anderen Sachen aus, also Essen, Schlafen, sich erholen, Umgang mit Freunden und Familie. Und die Selbstverwertung über die Lohnarbeit ist das Moment, das uns an der Gesellschaft teilhaben lässt, auf das nur in ganz bestimmten Lebensphasen und nur unter ganz bestimmten familiären und sozialstaatlichen Bedingungen verzichtet werden kann. Und alle ausgeschlossenen Tätigkeiten, die auch überlebensnotwendig sind, aber eben nicht gegen Bezahlung verrichtet werden, fallen dann in den Bereich der Reproduktion. Roswitha Scholz sagt nun in ihrem Buch Das Geschlecht des Kapitalismus von 2001, glaube ich, dass der Wert strukturell männlich ist. Während die Reproduktionssphäre, also die Sphäre des Abgespaltenen, Ausgeschlossenen der Frau zugeschrieben wird. Also es ist eben ein wesentlicher Zug der Wertabspaltungstheorie des Kapitalismus, als schon immer warenproduzierendes Patriarchat verstanden wird. Dass sich historisch aus einer patriarchalen Gesellschaftsordnung entwickelt hat und dieses Geschlechterverhältnis jetzt fortführt als eine zentrale Struktur und als übergeordnetes Formprinzip. Die Gesellschaft ist laut Scholz also in zwei arbeitsteilige Sphären gespalten. Auf der einen Seite steht der Wert, die Sphäre der Produktion, die auch die öffentliche Sphäre ist. Und hier findet sich die traditionelle patriarchale Höherstellung des Mannes wieder, die jetzt über seine Stellung im Produktionsprozess fortgeschrieben wird. Und auf der anderen Seite steht das vom Wert abgespalten, also die Sphäre der Reproduktion und des Konsums, die Privatsphäre, wo Liebe, Sorge und Pflege stattfinden, aber auch Natur und Körperlichkeit und Sexualität, also alles, was der Tauschlogik widerspricht, wird auf Frauen projiziert und ihnen gesellschaftlich zugewiesen. Scholz beharrt nun darauf, dass es sich um ein dialektisches Verhältnis der Sphären zueinander handelt, also die Abspaltung leitet sich nicht einfach vom Wert ab, sondern sie sind quasi gleich ursprünglich und machen zusammen die kapitalistische Totalität aus, die dann noch eine gebrochen ist, wie wir schon gehört haben. Also es greift eben auf eine patriarchale Geschichte zurück, die es schon seit Jahrtausenden gibt und so ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kommt es halt im Zuge der Herausbildung dieser Totalität zu einer Engführung der traditionellen Geschlechterrollen, die eben die Frauen an die reproduktiven Tätigkeiten banden. Auf einer ideologischen Ebene führte das zu einer Naturalisierung und auch einer Biologisierung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Also Patriarchat ist eben nichts, was zum Kapitalismus noch irgendwie dazukommt, sondern der Kapitalismus ist halt schon ein Patriarchat, ein zweigeschlechtliches System, das im Produktionsprozess die Natur beherrscht und zu überwinden trachtet. Und in der Reproduktion aber Natur als Natur festschreibt, eben als die Geschlechtsnatur, die dann so sehr so konsequenzreich wird. Daraus folgt dann, betont Scholz, dass die Geschlechterungleichheit sich innerhalb des Kapitalismus nicht beseitigen lässt, auch wenn eben Feministinnen wie die Care-Theoretikerinnen anderes hoffen. Sie sagt, nur so lässt sich die Hartnäckigkeit erklären, mit der die reproduktive Sphäre konsequent nachrangig behandelt wird und dank der Frauen halt nicht nur auf dem Arbeitsmarkt Subjekte zweiter Klasse darstellen. Wertabspaltung als ein Formprinzip, wie es auch immer wieder genannt wird, bedeutet jetzt nicht einfach, dass Männer arbeiten und Frauen halt nicht, sondern es bedeutet, dass auch in gewissem Maße von konkreten Männern und Frauen abstrahiert werden kann. Also die Mehrwertproduktion vollzieht sich als ein männliches Prinzip, kann aber auch von Frauen praktiziert werden. Denn Männer und Frauen sind ja gleichermaßen dem Wertgesetz unterworfen und stehen sich juristisch als Freie und Gleiche gegenüber. Daraus folgt jedoch, betont Scholz, kein emanzipatorisches Potenzial des Kapitalismus. Denn obwohl das Patriarchat im Kapitalismus sich als ein überpersönliches Herrschaftsverhältnis darstellt, bedarf es doch immer wieder konkreter Männer und Frauen. Der Kapitalismus hält notwendig am naturalisierten Zweigeschlechtermodell und an der Männerherrschaft fest. Scholz sagt, solange Mehrwert erzeugt wird, muss auch abgespalten werden. Also braucht es Frauen und Frauenunterdrückung. Also eine Schlussfolgerung daraus wäre, die Einteilung der Babys nach den Geschlechtsmerkmalen ist halt daraus abgeleitet ein fundamentaler Akt, der halt die Art der Vergesellschaftung jedes einzelnen Menschen bestimmt. Also je nachdem, ob dieser einzelne Mensch eben als Mann oder Frau eingeteilt wird. Zum Beispiel durch die Sozialisation, die großenteils auch nicht bewusst vor sich geht, durch die Erfahrungen und ganz generell durch die Lebens- und dadurch auch die Erkenntnisbedingungen, von denen sich individuell eben nur sehr schwer bis auch gar nicht emanzipiert werden kann. Das Patriarchat vermittelt sich durch die geschlechtsspezifische Sozialisation tief in jedes einzelne Subjekt rein. Und also trotz Gleichstellung nehmen Menschen, die als Frauen klassifiziert worden sind, durchgängig untergeordnete Rollen ein, aufgrund struktureller Benachteiligung und eben der weiblichen Sozialisation. Also wir sehen, dass da die Geschlechtsnatur durch das warenproduzierende Patriarchat in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein verlängert wird. Es bleibt noch darzustellen oder nochmal zu betonen, glaube ich, weil das vielleicht auch zu Missverständnissen führt, eben trotz der Unterordnung im Kapitalismus sind Frauen ihre verschiedenen Arbeitsbereiche genauso Teil der kapitalistischen Ordnung, die eben eine totalitäre ist. Also laut der Perspektive der Wertabspaltung ist es halt ein klassisch feministischer Kurzschluss, die Aufwertung des weiblich konnotierten Teils der Gesellschaft zu fordern, statt eben das falsche kapitalistische Ganze zu kritisieren. Die patriarchale Gesellschaft, in der Frauen halt den beschisseneren Platz bekleiden. Die Reproduktion ist zwar das andere zur Produktion, aber eben im Sinne eines notwendigen Gegenstücks, wie eben auch der Gebrauchswert ein Teil des Werts ist und damit was völlig Systemimmanentes. Winker setzt wie Goethe mit ihrer Kritik an der Mehrwertproduktion an, wohingegen man mit Scholz sagen muss, das eigentliche Skandalon ist der Wert schon als solcher. Und daraus lässt sich dann auch folgen, dass Veränderung und Umstrukturierung der Reproduktionssphäre eben nicht das Fundament des Kapitalismus angreifen, sondern wirkungsvoll bleiben müssen, solange der gesellschaftliche Reichtum und damit die Handlungsmacht über Mehrwertproduktion hergestellt werden. So nochmal zur Wertabspaltung als Formprinzip. Die Lohnarbeit ist nach Marx eben eine rein formale Bestimmung, die vom konkreten Inhalt der Tätigkeit ganz absieht. Und ein bisschen anders verhält es sich mit den reproduktiven Tätigkeiten, die per Definition nun keine Lohnarbeit sind. Also es handelt sich dabei immer um ein Feld von Tätigkeiten, die sich schlecht zu Geld machen lassen und der Verwertungslogik ideologisch entgegengesetzt sind, eben wie Mutterliebe, Umsorgen und auch die Verfügbarkeit des weiblichen Körpers. Insofern sieht auch Scholz hier eine inhaltliche Bestimmung von Reproduktion neben der rein relationalen. Und sie beobachtet dann auch, dass der Einfluss der weiblich konnotierten reproduktiven Sphäre die Wertung von Berufen verschiebt. Also Frauenberufe sind eben immer mit einer geringeren Entlohnung verbunden, also typische klassische Frauenberufe, und damit auch von Rationalisierung und Prekarität bedroht. Sie stellt dar, dass es so eine Auf- und Abwertung Berufen, dass es die schon immer gegeben hat und führt, also um ein Beispiel noch anzuführen, dass halt Pädagoge zum Beispiel früher ein angesehener Gelehrtenberuf war, der ausschließlich von Männern ausgeführt wurde, wohingegen halt es heute eher ein typischer Frauenberuf ist. Also eine Erzieherin verdient halt nach ihrer Ausbildung fast nichts und kriegt auch wenig gesellschaftliche Anerkennung, obwohl sie Knochenarbeit leistet. Dennoch ist es halt ein Unterschied ums Ganze, ob eine Frau ihre eigenen Kinder versorgt oder in der Kita arbeitet. Und das ist ein Unterschied, den der Care-Ansatz verwischt. Also eine Erzieherin in der Kita ist halt dort tätig als eine doppelt freie Lohnarbeiterin, die ihre Arbeitskraft verwertet, die in keinem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis zu dem Arbeitgeber und den Kindern steht und eben vertraglich festgelegte Rahmenbedingungen hat und damit auch ihren Lohn zumindest theoretisch zur freien Verfügung hat. Während die Erziehung der eigenen Kinder als ein Liebesdienst an der Familie verstanden wird, der eben privat und unentgeltlich stattfindet und in einer persönlichen Bindung und Abhängigkeit von den Familienmitgliedern, vor allem eben zu dem Mann, der dann eben auch meist noch einen Großteil der Kohle heimträgt zum Familieneinkommen. Diese Bereitschaft zum Liebesdienst ist zutiefst verankert in der weiblichen Sozialisation, eben dieses für andere Dasein statt für sich selber, und macht den weiblichen Geschlechtscharakter im Kapitalismus wesentlich aus. Und er motiviert eben auch Frauen zum Kinderkriegen und zu schlecht bezahlten, helfenden und pädagogischen Berufen. Also im Rahmen der Wertabspaltungstotalität gibt es eben Verschiebungen, aber es ist wichtig zu betonen, dass alles innerhalb der Polarität männliche Lohnarbeit und weibliche Reproduktion stattfindet, aus der es innerhalb des Kapitalismus keinen Ausweg gibt. Die postfordistische und neoliberale Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse verführt dann oft zu der Annahme, dass der Kapitalismus sich doch über Geschlechterrollen hinwegsetzt und eben die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung abschafft und im Ganzen oder langfristig zu einer Nivellierung der Geschlechter führt. Diese Annahme oder auch Hoffnung ist auch unter Feministinnen nicht neu. Also ich finde mal auf den Text von Donna Haraway gestoßen, die halt bereits in den 80ern so diese scheinbare Erosion des Patriarchats als Befreiungsmöglichkeit begrüßt hat, in ihrem Text ein Manifest für Cyborgs. Sie hatte in den USA damals die Beobachtung gemacht, dass besonders in schwarzen und Latino-Gemeinden oder Bevölkerungsteilen halt Frauen nicht nur den großen Teil des Haushalts übernehmen, sondern auch der Lohn Arbeit, und zwar oft in flexiblen und ungewissen Lohnarbeitsverhältnissen, dass Kinder oft nicht in herkömmlichen Familienstrukturen mehr aufwachsen, sondern eben Frauen halt alles alleine schmeißen, die Kindererziehung und den ganzen restlichen Laden, und ökonomisch gar nicht mehr so abhängig sind von Ehemännern oder Lebenspartnern und dadurch auch eine gewisse Freiheit haben, Beziehungen und Affären einzugehen, in denen der Mann halt nicht eine alles bestimmte Rolle in ihrem Leben einnimmt. Also Haraway stellt da fest, dass Frauen dann in jeder Hinsicht Netzwerke und Allianzen eingehen, um zu überleben. Also sie wertet auch das schon damals nicht nur positiv, sondern schreibt von so einer paradoxerweise gleichzeitigen Verschärfung und Aushöhlung von Geschlecht. Aber ähnlich wie im Care-Ansatz sieht sie darin dennoch eine Chance, die Zukunft über eine sozialistisch-feministische Politik, keine Politik, sondern eine Politik, im Sinne der Frauen zu gestalten. Also angesichts solcher Beobachtungen scheint mir Scholz' Begriff von der Verwilderung des Patriarchats recht nützlich zu sein. Der ist so erfrischend nüchtern und pessimistisch, finde ich. Also Scholz beschreibt eben auch, in wirtschaftlichen Krisensituationen kommt es immer zu einer oberflächlichen Erschütterung der Arbeits- und auch der Geschlechterverhältnisse. Es ist immer wieder zu beobachten, dass Frauen die Versorgung auch durch Lohn, Arbeit auf ihre Schultern nehmen müssen, dass sie sich oft als flexibler und überlebensfähiger als Männer erweisen, die eben, wenn sie plötzlich die Funktion als Ernährer verlieren, eher in Depressionen, Alkohol und Gewalttätigkeit versinken. Scholz betont, auch wenn in solchen Krisensituationen Frauen eigentlich sämtliche Arbeitsbereiche abdecken und die gesellschaftliche Nutzlosigkeit der Männer offensichtlich ist, dass das die Frauen nicht in Machtpositionen bringt und auch selten zur Revolte treibt. Also auf individueller Ebene findet da eher eine Überarbeitung und Erschöpfung statt, statt dass sich ein Freiheitsgefühl einstellt. Und es gibt anscheinend trotzdem immer eine Sehnsucht nach ordentlichen Verhältnissen, dass dann doch ein Mann gefunden wird, der die romantischen und finanziellen Bedürfnisse erfüllt. Halt auch wenn objektiv alles dagegen spricht und auch wenn das in der Familie seit drei Generationen vielleicht nicht mehr der Fall war, dass es so eine klassischen Familienverhältnisse gegeben hat. Also Scholz meint, so ein auch gesamtgesellschaftlich betrachtet hat so ein Zustand selten feministisches Potenzial und der wirtschaftliche Aufschwung, wenn er dann irgendwann folgt, bringt dann oft eine Restaurierung traditioneller Geschlechterverhältnisse mit sich, die eben Sicherheit und Stabilität verheißen. Also weshalb sie schlussfolgert, die Abhängigkeit vom Mann findet durch so eine Destabilisierung kein Ende, sondern die gebrochene Totalität in ihren beiden Komponenten setzt sich halt wieder in der Weise durch, dass es halt wieder einen Rückschritt gibt in Sachen Geschlechter. Genau, jetzt bin ich an meinem Schluss angelangt, wo ich noch kurz versuche, diese Kritik an Care zu einem runden Ende zu führen. Also, und das mache ich so. Also Kapitalismus als solches und allgemein lässt sich nur begrenzt von der Politik steuern und einhegen, erfolgt eben seiner eigenen Dynamik und seiner eigenen Prozesshaftigkeit. Das kann man halt mit Scholz sagen. Politik ist halt in erster Linie auf den Staat bezogenes Handeln und Staaten, wie wir sie kennen, stehen eben unter dem Primat kapitalistischen Wirtschaften. Es gäbe eben keine Nationalstaaten ohne Nationalökonomien. Und auch oppositionelle und linke Politik handelt staatsbezogen, weil sie eben Politik ist. Revolution, wie auch im Begriff der Care Revolution sie anklingt, würde hingegen bedeuten, dass der Staat, wie wir ihn kennen, aufhören würde zu existieren. Was man aber im politischen Rahmen erreichen kann, rüttelt halt nicht an den Festen des Kapitalismus, an seine Eigenschaft als gesellschaftliche Totalität, sondern es ist immer schon immanent gedacht. Mit der Werterspaltung im Hinterkopf, finde ich, kann man das ganz gut versuchen auseinanderzuhalten, dass es halt verschiedene Sachen sind, dass es eben die Ebene der Politik gibt und andererseits die der Kritik oder eben auch Realpolitik und Wertkritik. Während eben Kritik versucht, die Gesellschaft begrifflich zu erfassen, die Ideologien aufzuzeigen und zu analysieren, in einer vagen Hoffnung oder einer sehr vagen Hoffnung, dass die Gesellschaft mal eine ganz andere sein könnte. Es handelt sich dann eben auch bei der Wertabspaltungstheorie um eine negative Kritik, die auch die Abwesenheit von konkreten Utopien aushalten muss. Also die konkrete Utopie ist so eine Vorstellung von Gabriele Winker, die meint, Transformationen funktioniert nur, wenn man Utopien hat und die müssen aber irgendwie am gegenwärtigen Stand von Technik und Wissen geerdet sein und auch den real fassbaren Bedürfnissen der gesellschaftlichen Akteurinnen. Wohingegen man aus wertabspaltungskritischer Perspektive sagen könnte, es kann vielleicht auch sein, dass es die konkreten Utopien vielleicht auch gerade gar nicht gibt und man nur realpolitisch handeln kann. Also die Forderung, dass es sie geben müsste, begründet nicht, dass es sie geben muss. Und das finde ich ganz cool daran. Also die negative Kritik der Wertabspaltung heißt nicht, dass Politik ganz wurscht wäre oder man sich nicht darum kümmern müsste, aber sie gemahnt eben dran, dass politische Interventionen bestimmte Grenzen haben. Und diese Begrenztheit wird überschätzt, wenn Winker zum Beispiel von Widersetzungspraxen spricht und die sie dann eben auch als revolutionär beschreibt und da ganz leidenschaftlich wird. Also cool an Care ist, dass sie halt einen sehr kritischen Blick auf die politischen Verhältnisse werfen, wie eben staatliche Familienpolitik, auf Arbeitskenntnisse und Bündnismöglichkeiten. Und dass sie eben auch betont, dass die Arbeitsverhältnisse von Frauen in der Lohnarbeit im Privatleben skandalisiert gehören aus feministischer Perspektive. Also und halt auch feministische Netzwerke zu bilden, Hausarbeit solidarisch organisieren, ist eine prima Sache, denke ich, um halt irgendwie über die Runden zu kommen, aber es stellt nicht den Kapitalismus in Frage. Also solche Formen der Selbstorganisation entsprechen dann, wenn man sie halt nicht irgendwie negativ kritisch gleichzeitig betrachtet, entsprechen die relativ leicht den so neoliberalen Anforderungen, und das scheint Winker nicht so richtig zu bemerken, wenn sie die Möglichkeiten feministischer Reform auslotet. Demgegenüber würde ich dann abschließend mit Roswitha Scholz sagen, dass Care Realpolitik ist und mit Revolutionen eigentlich nichts am Hut hat. So, das war erst dann mein Vortragsteil, und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt so eine kleine Frage- und Diskussionsrunde machen, also vor allem was so Verständnisfragen angeht, Anmerkungen, vielleicht auch schon Kritik, aber halt eher mal in so kleinem Rahmen, weil einerseits kommt dann die Rocher- und Pinkelpause und dann Carinas zweiter Teil kommt, dass wir im Anschluss an das Gesamtwerk dann die großen Gedanken zusammenspinnen.